Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Ist der noch vom Geburtstag, der Ballon? Der sieht ja noch schön aus. Guckt, da guckt die Frau Krause. Wer bist du denn? Ich heiße Lotte. Lotte ist das. Ah, Lotte ist am Freitag 3 Jahre alt geworden. Was hat in der Hand? Ein Mikrofon. Das ist ein Mikrofon. Jetzt kommst du ins Radio. Wieso? Unsere kleine Diva, Lotte. Ich will Geschichten vom Sonnenhof erzählen und dann gehörst du dann auch dazu. Erzähl von deinem Geburtstag. Was habt ihr gemacht? Weiß ich nicht mehr. Lotte, war der Nagellack schön? Sieht aber schick aus. Das passt ja total gut zu deinem T-Shirt. Wer hat dir das gemacht? Die Mama? Nein, die Susanne. Die Susanne? Ah. Ich bin die Stationsleitung. Sie sind die Stationsleitung. Und Sie haben Zeit zum Nägellackieren. Ich nehme sie mir. Kinder am Ende des Lebens. Ein Feature über Palliativmedizin und Sterbehilfe. Von Carla Krause. Berlin-Pankow. Eine stille Wohnstraße. Ein altes, schmales Haus mit einer Gedenktafel. Hier wurden über 150 jüdische Kinder, unter ihnen etwa 70 Säuglinge, umsorgt und in Liebe zu den Menschen erzogen. Die SS verschleppte 1942 diese lebensfrohen Kinder und mordete sie. Schweigt nicht, sagt es allen Menschen, mahnt die Völker. Neben dem alten Haus ein moderner Anbau, in fröhlichen Farben. Im lichtdurchfluteten Foyer öffnet sich automatisch eine große gläserne Tür zum Garten. Eine Taube gurrt, ein Springbrunnen plätschert. Still ruht der Teich der Erinnerungen. Bunt bemalte Steine säumen seinen Rand. Steine mit den Namen verstorbener Kinder und Jugendlicher, die in diesem Haus in den vergangenen Jahren betreut wurden. Anni, Max, Ada, Lukas, Arthur, Melanie. 60 Jahre nach der Ermordung der einstigen Bewohner, der jüdischen Kinder, fand das alte, schmale Haus mit dem modernen Anbau seine neue Bestimmung. Die Björn-Schulz-Stiftung gründete hier eines der ersten deutschen Kinderhospize, den Sonnenhof. Anna, Dennis, Malte, Dennis, Levin. Maxim. Es ist vor allem das belgische Gesetz vom Februar 2014, das Gesetz zur Ausweitung der aktiven Sterbehilfe auf Minderjährige, das mich hierher geführt hat. Ein Gesetz, das Töten entkriminalisiert, wenn unheilbar kranke Kinder und Jugendliche ausdrücklich und wiederholt danach verlangen. Wenn sie gegenüber einer Kommission glaubhaft machen können, dass ihr Leiden unerträglich und ihr Zustand hoffnungslos ist. Und dass sie in der Lage sind, die Tragweite ihres Wunsches zu ermessen. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Was als unerträgliches Leiden, als hoffnungslose Prognose, als urteilsfähig akzeptiert wird, entscheidet die Kommission. But this debate was difficult, but was useful because it put into the spotlight the fact that end of life in children is an issue. Eine schwierige Debatte, aber wichtig, denn sie machte darauf aufmerksam, dass das Lebensende von Kindern wirklich ein Thema ist. Man denkt lieber nicht darüber nach, und deshalb sind zum Beispiel Krankenhäuser auf solche Situationen ungenügend vorbereitet. Humanely with end of life issues in children. And so I think that this debate. Ich glaube, diese Debatte kann sogar dazu beitragen, die palliative Versorgung von Kindern zu verbessern. Improving the related issue of palliative care in children. Bernard Dahn ist Leiter der Kinderneurologie eines großen Brüsseler Krankenhauses, Universitätsprofessor für Neurowissenschaften, Romanautor, Familienvater. Auf Einladung der Königlichen Akademie für Medizin in Belgien hat er an der Diskussion dieses Gesetzes teilgenommen und es befürwortet. Wichtigstes Argument: das Recht auf Selbstbestimmung. There have been changes in society and in medicine in particular. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in der Medizin ein starker Wandel vollzogen. Die Stimme des Patienten wird immer wichtiger. Und wenn wir es mit Kindern zu tun haben, dann müssen wir ihnen auch Gehör schenken. Die Frage Selbstbestimmung des Patienten oder Paternalismus des Arztes stellt sich bei Kindern genauso. Kinder haben für mich wichtige Rechte. Ja, egal, ob es in der Chemotherapie ist, ob es bei anderen Entscheidungen wie Beatmung ist. Für Kinder, die eine normale Intelligenz haben, die altersgerecht entwickelt sind, die müssen das Recht haben, ihre Meinung sagen zu dürfen und die muss auch gehört werden. Darin stimmt die Berliner Kinderärztin Dr. Kerstin Lieber mit dem Professor aus Belgien überein. Aber es ist immer die Frage, also das, was das belgische Urteil ja in sich trägt, ist die letale Dosis. Ja, ich gebe ein Medikament in einer letalen Dosis und dann ist das Leben zu Ende. Und das ist für mich schon eine schwierige Frage. Junge Menschen, die nichts sehnlicher wünschen als ihren Tod. Und Eltern und Ärzte, die keine andere Lösung für ein krankes Kind sehen als die Giftspritze. Eine Professorenerfindung? Eine Bankrotterklärung der Medizin? Was brauchen unheilbar kranke Kinder? Autonomie oder Fürsorge? Hilfe beim Sterben oder Hilfe zum Sterben? Palliative Begleitung oder das schnelle Ende? Um das herauszufinden, bin ich hier. Ein großer, lichter Raum mit einem langen Tisch. Pfleger, Ärzte, Therapeuten, Reinigungskräfte, Eltern. Jeder hat ein krankes Kind auf dem Schoß. Kuscheln gehört zur Therapie. Ein Elternpaar füttert einen Halbwüchsigen im Rollstuhl. Eine Mutter drückt vorsichtig die Spritze mit Brei in die Magensonde ihrer Tochter. Alltagsgespräche. Eine Stimmung wie in einer funktionierenden Großfamilie. Und doch nicht ganz. Die meisten Kinder sind lautlos, stumm. Aber nicht alle. Die dreijährige Lotte mit den lackierten Fingernägeln zum Beispiel singt und plaudert den ganzen Tag und unterhält Personal und Patienten. Aber ohne ständige Beatmung und Bewachung würde sie nicht überleben. Sie leidet an spinaler Muskelatrophie und wohnt im Sonnenhof. Ihre Eltern besuchen sie jeden Tag. Gibt es ein neues Lied? Was meinst du denn, was für eins? Gleich ein neues Lied. An der Stirnseite des Tisches sitzt Dr. Kerstin Lieber, Kinderärztin mit Palliativausbildung, Leiterin eines Teams, das zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufbar ist, wenn todkranke Kinder Hilfe brauchen. Der ärztliche Beruf hat ja nicht nur was mit Heilen zu tun, sondern sicherlich auch was mit Lindern und mit Trösten. Es gibt so ein ärztliches Gelöbnis der Franzosen aus dem 16. Jahrhundert, wo man das ganz gut ableiten kann. Da sagt man, heilen selten, lindern meistens, trösten immer. Also ich glaube, das gehört zum Ärztlichen dazu. Kerstin Liebers Traum sei es, Lebensqualität bei schwerstkranken Kindern und Jugendlichen zu erhalten und ihnen Selbstbestimmung zu ermöglichen, lese ich auf der Internetseite vom Sonnenhof. Naja, selbstbestimmt, das ist sicherlich auch eine Definitionsfrage. Also die Kinder im Sonnenhof sind so akzeptiert, wie sie sind. Ja, und dieses Selbstverständnis des Sonnenhofes, dass wir nur Menschen um uns herum haben, die schwerste Erkrankungen mit schwersten Behinderungen haben, die für uns aber so sind, wie sie sind und so wahrgenommen werden und auch so behandelt werden und jedes Kind seinen eigenen Tagesablauf hat, seine eigene Lagerung, seine eigenen Gewohnheiten, seine eigene Nahrung, alles sehr patientenorientiert ist, ist das, wo wir denken, dass wir den Kindern das geben, was sie vielleicht brauchen und was sie sich auch wünschen. Ja, und da wird das Lächeln schon gesucht. Ja, und da wird ja im Kuscheln auch geguckt, wie die Herzfrequenz ist. Ein Pfleger schiebt einen jungen Mann im Rollstuhl in den Gemeinschaftsraum. Braun gebrannt, strahlendes Lächeln, kahler Schädel. ein Hirntumor, austherapiert. Lebenserwartung Tage, Wochen. Nein, keinen Monat mehr. Er greift nach einem Brötchen, schmiert Marmelade drauf, beginnt zu frühstücken. Angeregt unterhält er sich mit seinem Pfleger über ein Fußballspiel. Ein Interview hat er abgelehnt. Die Blicke des Pflegers signalisieren: Diskretionsabstand bitte. Ich fühle mich fehl am Platz mit meinem Mikrofon, also Ortswechsel. Im Wintergarten treffe ich Anna und Ulrich mit Josef. Uns wurde mal gesagt, wir sollen uns Zeit lassen, bis wir halt sagen, wir lassen den Schlauch ziehen. Wann kann ich ihn gehen lassen? So. Das war ganz unterschiedlich auch. Also, wo ich es teilweise ganz doll genossen habe, wenn er bei mir auf der Brust lag mit der Beatmung und dann aber auch ganz doll diesen Schmerz gespürt habe. So, er muss ja gehen. Josef oder Leben am seidenen Faden. Das Sekret absaugen, weil er das ja von alleine nicht rausbringen kann. Er arbeitet das nach oben. Aber er kann halt nicht schnauben oder ausspucken oder aushusten. Josef ist 5 Monate alt. Reglos liegt er im Arm seiner Mutter. Das einzige Lebenszeichen, seine auffälligen Atemgeräusche. Also die Schwangerschaft war total problemlos, unkompliziert. Also der Josef und ich, wir waren bis zur Geburt kerngesund. Und während der Geburt kam es zu einem Unfall, so würde ich es mal bezeichnen. Und entweder unter der Geburt oder nach der Geburt hat er einen schweren Sauerstoffmangel erlitten und wurde insgesamt 15 Minuten reanimiert. Was uns aber nicht in dem Moment nicht klar war, ist, dass halt aufgrund des Sauerstoffmangels der Josef dann schon sehr starke Schädigungen einfach erlitten hat, die irreparabel auch schon waren. Und als wir dann in der Neonatologie waren, das war ungefähr 7 Stunden nach der Geburt von Josef, wurde uns dann auch nochmal gesagt, dass er momentan stabil ist, es ihm aber nicht gut geht und die Prognose sehr schlecht ist. Also da habe ich gesagt, machen Sie, dass mein Sohn lebt, mir ist es egal, auch wenn er schwerst mehrfach behindert ist, ich möchte, dass er lebt. Der ist 3 Wochen lang beatmet worden an der Maschine. Wir sind praktisch darauf vorbereitet worden. Es gibt irgendwann den Zeitpunkt X. Da wird der Beatmungsschlauch gezogen, die Maschine wird abgestellt. Und die Frage ist, was macht Josef dann? Atmet er? Ist er praktisch lebensfähig oder ist es nicht? Die Frage Beatmung oder Nichtbeatmung, entscheidet man sich für das Leben oder gegen das Leben? Die Palliativärztin berät Familien in dieser existenziellen Frage. Die letzte Entscheidung müssen die Eltern treffen. Wir sind ja letztendlich in der Palliativmedizin vielleicht dazu da, zu begleiten, nicht zu werden. Und viele können sich auch relativ klar entscheiden. Und das ist sehr beeindruckend. Und ich verehre diese Eltern sehr, die das so gut entscheiden für sich und so klar entscheiden auch. Und nach mehreren Gesprächen war für mich dann auch ganz klar, dass wir Josef das in die Hand geben müssen, dass er zeigen muss, wo es hingehen soll. Das kann man sich ja vorstellen, wenn ein Kind immer an einer Maschine hängt. Diese Kinder können häufig ja auch nicht sprechen, die können auch keinen Ton geben, die sind... 2/3 der Kinder sind auch nicht in der Lage, sagen wir mal, einen Knopf zu drücken, wenn die Atemnot kommt. Das heißt, es muss immer jemand dem Kind ins Gesicht gucken. Es gibt immer eine Maschine, die daneben steht, die das Kind überwacht. Das heißt, es muss dieses Piepen, dass die Sauerstoffsättigung zum Beispiel zu niedrig ist, muss man hören. Ja, also das heißt permanente Anwesenheit. Das heißt meistens auch permanente Begleitung durch eine Pflegende. Ja, wir betreuen familienorientiert. Wir betreuen nicht ein Kind, sondern wir denken immer im Sinne der Familie. Ja, und den Eltern Entscheidungshilfe zu sein, das ist, glaube ich, unser Auftrag. Ja, und dann wurde der Beatmungsschlauch gezogen und der Josef atmete. Ganz stabil. Also. Und ungefähr nach einer Woche standen wir dann vor der Möglichkeit, den Josef mit nach Hause zu nehmen. Also aus einer Sterbebegleitung wurde denn So eine Begleitung ins Leben oder so eine Begleitung nach Hause. Der Aufenthalt in einem Hospiz kann für Eltern mit kranken Kindern nur vorübergehend sein. Hier erhalten sie zusätzliche Kompetenzen für die häusliche Begleitung bis zum Lebensende. Vom Hospiz kann das Palliativteam abgerufen werden, wenn das Kind zu Hause in eine Krise gerät, die Eltern oder Pfleger nicht bewältigen können. Eine segensreiche Möglichkeit, die auch unheilbar kranken Kindern das Leben und das Sterben in der Familie erlaubt und Krankenhausaufenthalte vermeidet. Und eine sehr junge Errungenschaft. Zwar gibt es das Gesetz, das jedem Schwerstkranken palliative Begleitung garantiert seit 2007, aber von einer flächendeckenden Versorgung für Kinder kann keine Rede sein. 2 Monate nach unserer Begegnung im Sonnenhof besuche ich Josefs Familie in ihrer Dreizimmerwohnung. Mit einem großen Schrank haben sie das Wohnzimmer aufgeteilt. Die linke Seite für das kranke Kind und die Pflegekräfte, die rechte für Vater, Mutter und die 6-jährige Tochter. Wir hatten hier mehrere Krisen mit ihm. Nach einer Krise hat er nachts einen langen Krampfanfall gehabt. Und danach habe ich so gemerkt, rutschten wir auch so als Familie wieder in so ein Loch. Das war so wie so ein Vakuum, wie so eingefroren. Und 2 Tage später gab es wieder eine Krise, da hat er Atemnot gehabt. Und da hat er noch Sauerstoff bekommen und bekam dann auch nochmal die Ärztin. Und da habe ich aber bei mir schon gemerkt, dass ich so für mich war es diesmal anders und für mich nochmal klarer, dass das halt so der Weg ist auch von Josef. Also dass das einfach dazugehört. Und wenn er halt beschließt, den Weg zu gehen und wenn er auch beschließt, von uns zu gehen, dann ist es sein Weg. Retten Sie meinen Sohn, so behindert er auch sein mag, hat Anna die Ärzte am Tag nach Josefs Geburt angefleht. Steht sie noch dazu? Also ich spüre jetzt momentan, dass es ihm gut geht. Ich glaube, würde er richtig leiden und es ihm richtig schlecht gehen, wäre das anders. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl, wenn man ihn einfach auf dem Arm hat und merkt, er entspannt sich. Und ich denke, das hat eben ganz viel damit zu tun, dass er eben gerade in dem Moment auf meinem Arm liegt und nicht auf dem Arm von irgendeiner Schwester oder... Dass er halt dann tatsächlich dann wirklich darauf reagiert, dass er halt bei seinem Vater ist und sich da anschmiegen kann und die Wärme spürt und einfach dann eben da ist. Also dass ich nicht den Eindruck habe, dass er leidet so. Weil ich weiß ja nicht, ob er leidet. Ich kann ja nicht in ihn reinfühlen so, ne? Ja, aber das, ich finde ihn schon auch sehr als Geschenk auch so schwerst betroffen, wie er ist. Ja, also es ist schon toller. Also schon ein großartiger Junge. Also der uns, also mir ganz viel zeigt auch. Was eigentlich wichtig ist, auch jetzt zu sein, jetzt im Augenblick zu leben und nicht zu hoffen, Mensch, in 3 Wochen wird es irgendwie besser oder wenn das und das geschafft ist, dann wird es uns allen viel besser gehen, sondern eher zu sagen, jetzt ist der Tag so, wie er ist und der ist schön. Was macht dein Leben lebenswert? Welches Leiden ist unerträglich? Wäre der Tod für schwerstbehinderte Kinder die humanere Lösung? Wer entscheidet in diesen Fällen über Leben oder Tod? In den Niederlanden dürfen Ärzte nach den streng definierten Kriterien des Groningen-Protokolls von 2005 Neugeborene mit aussichtsloser Prognose töten, ohne eine strafrechtliche Verfolgung befürchten zu müssen. Das Protokoll soll verhindern, dass solche Tötungen unkontrolliert und im Verborgenen geschehen, wie es nach Meinung der Befürworter überall auf der Welt passiert. Auch in Deutschland dürfen Ärzte ein lebensfähiges Kind töten, wenn es sich noch im Mutterleib befindet. Voraussetzung für einen solchen Spätabbruch bis zum Einsetzen der Wehen ist, dass der Mutter durch die Geburt des Kindes ein schwerer körperlicher oder seelischer Schaden entstünde. Was kurz vor der Geburt unter ganz bestimmten Umständen erlaubt ist, wird kurz nach der Geburt als schwere Straftat verfolgt. Ich bin Moslem und ich glaube, unsere Prophet hat gesagt, wenn eine Mama oder Eltern 3 Kinder verloren haben, die würden in Paradies kommen, weil die Kinder würden vor der Tür warten und sagen, ohne meine Mama, weil die sind ja sündenlos. Ich weiß, im ewigen Leben würde ich mit meinen Kindern zusammenleben. Elif. Oder Sie ist wie eine Pflanze. Also sie kriegt, wie heißt es, einmal erstmal 50 Gramm oder? 50 Milliliter. Ah. Und danach mache ich ein bisschen Pause, dann kriegt sie nochmal 50. Erst kriegt sie das Essen und dann kriegt sie die Medikamente, damit sie nicht zu nüchternen Magen. Hatice rollt den rosa Pulli der dreijährigen Elif hoch und steckt die Spritze für das Mittagessen in den Schlauch der Sonde, durch den Elif ihre Nahrung und ihre Medikamente erhält. Und dann kriegt sie noch Kümmelöl. Das habe ich beschrieben als Mama. Das ist auch gegen Belähmung, das ist auch für Zellen. Also das ist eigentlich für alles. Also unser Prophet sagt, es gibt keine Krankheit, die Kümmelöl nicht helfen wird. Hatice wechselt die Tücher, die sie ihrer Tochter rund um den Ausschnitt gesteckt hat, damit sich die Haut am Hals und vor allem um den Luftröhrenschnitt nicht entzündet. Eine Kanüle verbindet den Hals mit dem Atemgerät. Eine andere Maschine kontrolliert Blutsättigung und Herzfrequenz. Sie speichelt sehr viel. Ja? Ja, und dann wird ihre Hals ganz nass. Und jetzt kriegt sie eine Krawatte. So. So, Elif. Du bist ja lieb. Hat der Name Elif eine besondere Bedeutung? Elif heißt schön, schlank, gerade, gerechte Person. Ne? Also das heißt Elif, wird ausgesprochen. Ich saug sie jetzt ab. Elif, ich komm rein, ja? Der kleine Körper wird steif. Keine Angst. Der Mund verzieht sich zu einer Schnute. Ups, Entschuldigung. Elif kneift die Augen noch fester zu. Ist okay, es ist okay. Alles ohne jeden Laut. Elif. Tamam, annehmen, tamam. Fertig. Du musst dich nicht gleich ärgern. Also meine Tochter nimmt schon vieles wahr. Aber sie kann sich halt nicht äußern. Ne? Also durch diesen Schnitt kann sie nicht sprechen oder lauter machen, nicht weinen, weil da, wo die Stimmbänder sind, kann sie keine Geräusche machen. Aber also ich würde sagen, so eine wie eine Pflanze. Ist so. Also das ist traurig, aber es ist so. Du gibst ihre Essen, du gibst ihre Wasser, du wickelst sie. Das ist eigentlich so. Und das macht mir ein bisschen Sorge, ob sie wieder wie ein normales Kind wird oder nicht. Also anscheinend wird sie nicht. Aber natürlich als Mutter hat man den Hoffnung. Und wenn es so bleibt? Ach, es ist auch okay. Also es ist mein Kind, ist egal, wie sie ist. Für mich ist sie ein Teil von mir und meine wichtigste auf der Erde für mich. Aber natürlich möchte man, dass es ihr gut geht, dass sie wieder gesund wird und dass sie vielleicht Mama sagt. Das, ja, das wünsche ich mir, dass sie mal mir Mama sagt. Anne sagt zum Beispiel, ja. Das ist meine Gebetszeit. Soll ich rausgehen? Nein. Nur das zeigt, dass es unser Gebet, Mittagsgebet, angefangen hat. Und das kann man bis zum Nachmittag. Bis zum Nachmittag hat man Zeit zu beten. 50 Milliliter Nahrung müssen noch durch die Kanüle und 150 Milliliter Wasser. Alles ganz langsam. Dann wird inhaliert durch die Luftröhrenöffnung mit einem Vernebler und Kochsalzlösung, damit sich der Schleim löst. Dann wird die Blase katheterisiert. Die Kanülen werden gereinigt. 37,3. Und natürlich wird die Temperatur gemessen. Alles mehrmals am Tag. Du guckst ja, Eli. Eli, wem? Allahu Akbar. Während sie singt, zieht Hatice einen Luftkreis um Elifs Bett, wie einen imaginären Vorhang. Aber das ist ein Zure aus Koran. Das ist, um sie um Schutz zu nehmen. So. Unser Prophet hat gesagt, wenn man diese Zure liest, da wird unsere Aura dick. Dieser Schutzmantel. Und das lese ich immer, die kann ich auswendig, bevor ich rausgehe, damit Elif in unseren Schutzmantel geschützt wird. Vorsichtig schließt Hatice die Tür und sagt im Pflegezimmer Bescheid, dass Elif allein ist. Wir setzen uns in den lichten Wintergarten mit Blick auf den Teich der Erinnerungen. Es ist schwül, ein Gewitter im Anzug. Erzählen Sie von Elif, bitte ich Sie. Ist sie Ihr erstes Kind? Elif ist also mein einziges Kind, die lebt, kann ich sagen. Und meine Schwangerschaft lief auch problemlos. Also es war alles okay. In 40. Woche geboren, alles war normal. Bis zu 10. Monat nach der Entbindung. Also. Und da hat sie eine Lungenentzündung bekommen. Und dann waren wir im Krankenhaus. Also ungefähr 2 Monate hat man sie in künstlichen Koma gelegt, damit sie schläft, bis die Lunge gesund ist und so. Und danach haben die Ärzte gesagt, also der Oberarzt da, also sie möchten den Tracheostoma machen. Also der Tracheostoma heißt, dass sie einen Schnitt am Hals machen und dass sie dadurch von da Langzeit beatmet wird. Seit mehr als einem Jahr wohnen Hatice und Elif nun hier, unterbrochen von einigen Klinikaufenthalten. Eine Diagnose gibt es nicht. Der Ärztin und den Pflegekräften bleibt nur, die Symptome zu lindern und das Wohlbefinden zu steigern. Ob Hatice sicher ist, dass ihre Tochter leben will, dass sie so leben will. Ich bin der Meinung, dass sie leben möchte, weil unsere Beatmungsmaschine versagt immer wieder. Und wenn die nicht funktioniert, versucht sie selber zu atmen. Und das ist ein Zeichen für mich, dass sie leben möchte. Elif ist mein einziges Kind, das lebt, hat Hatice vorhin gesagt. Dieser Satz arbeitet eine Weile in mir, bevor ich nachfrage. Also, ich habe auch davor Kinder gehabt, aber die ich nicht erwähnen wollte. Die sind auch gestorben. Also, Elif ist mein 5. Kind. Unser Prophet hat ja auch alle seine Kinder verloren. Jeden kann das treffen, wenn das sogar den Propheten getroffen hat. Warum nicht wir? Jeder kann das treffen und uns hat es getroffen. Keines der 4 Kinder, die nun im türkischen Familiengrab liegen, hat so lange gelebt wie Elif. 3 Jahre lang ringt Hatice nun schon um dieses pflanzenhafte Dasein. Und vielleicht kämpft auch Elif, wer weiß. Es gibt viele Kinder, die eine Last lange tragen, weil Eltern ihr Kind behalten wollen. Die tragen diese Last so lange zu leben, bis die Eltern sie freigeben vom Leben und gehen erst dann, wenn sie sehen, dass alles geregelt ist. Ja, und diese Zeit sollte man ihnen auch geben, weil die Eltern leben weiter und das Kind geht. Und das wissen Kinder sehr genau. Und es gibt viele Kinder, die so viel länger leben, als wir je vermutet hätten. Ja, weil die Zeit einfach noch nicht gekommen war. Wenn die Ärzte ihr sagen würden, dass Elif leidet und niemand ihr helfen kann, würde Hatice ihre Tochter gehen lassen? Ich würde sie nicht gehen lassen. Ich würde alles versuchen, was man es versuchen kann. Und wenn das nicht klappt, würde sie sowieso gehen. Aber ich würde sie nicht einfach so sagen, jetzt geh. Das kann ich nicht. Ich fühle mich dann auch schuldig, glaube ich. Irgendwann, gebe ich zu bedenken, wird diese aufopfernde Pflege und der Verzicht auf ein eigenes Leben über ihre Kräfte gehen. Also natürlich hat man Phasen, die man denkt, oh, jetzt kann ich nicht mehr oder so. Aber bei uns gibt es eine Verse im Koran, sagt, jeder Mensch bekommt nur so viel Probleme, wie sie es tragen kann. Und anscheinend, Allah gibt mir diese Kraft und ich trage das auch. Dafür bin ich auch dankbar. Es Eltern haben so viele Belastungen, die über Jahre. Und was das mit Eltern macht, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Und dass Eltern da häufig in die Situation gehen, dass sie sagen, sie können nicht mehr und sie wollen auch nicht mehr. Ich glaube, das ist was Menschliches. Und sie dann wieder aufzubauen und zu sagen, es gibt noch eine Hoffnung, es gibt noch ein Weiter, es gibt noch andere Hilfen. Das ist eigentlich auch Auftrag der Palliativmedizin. Hanna und Max. Oder der schmale Grat. Ich töte nicht, hatte Hanna dem Pränataldiagnostiker entgegengeschleudert, als er ihr die Abtreibung nahelegte. Die Diagnose in der späten Schwangerschaft kam wie der Blitz aus wolkenlosem Himmel. Komplexes Fehlbildungssyndrom. Verdacht auf Chromosomenanomalie. Hanna und Jörn waren sich einig. Sie würden ein lebensfähiges Kind nicht töten. Wollte es leben, würden sie es liebevoll begleiten. Würde seine Kraft nicht ausreichen, wären sie bereit, es sterben zu lassen. In ihren Arm. Die befreundete Hebamme kündigte die geplante Zusammenarbeit. Ich kann euch nicht dabei unterstützen, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Tut mir leid. Hanna zog ihre Chefin ins Vertrauen. Sie wissen, wie ich mich für die Karriere von Frauen einsetze, aber... Die angekündigte Beförderung zog sie zurück. Hanna und Jörn hatten sich fürs Austragen entschieden. Max lebte. Max schrie. Max atmete. Max suchte Nähe und war hilflos, wie andere Neugeborene auch. Mit seinem Lächeln und den Sternen in den Augen gewann er seine Eltern mit dem ersten Blick. Wenig später der niederschmetternde Diagnosemarathon von Facharzt zu Facharzt. Fehlbildung des Skeletts. Fehlbildung des Gehirns. Fehlbildung der Lungen. Fehlbildung des Herzens. Früher als erwartet wurde der Herzfehler akut. Max war mit Sauerstoff unterversorgt. Lebensbedrohlich. Auch die Ärzte konnten das um Luft ringende Kind nicht stabilisieren. Operation des Herzens. Sofort. Der Vater stimmte zu. Hanna, die Mutter, zweifelte. Gab es keinen Weg, das Kind mit dem Herzfehler zu Hause zu begleiten, bis das kranke Herz aufhörte zu schlagen? Hanna war allein mit diesem Gedanken. Max wurde operiert. Mit ihrer Zustimmung. Aber gegen ihre Überzeugung. Max hatte nun einen gut korrigierten Herzfehler. Aber er konnte sich nicht bewegen. Schlecht schlucken. Kaum schlafen. Vater und Mutter reduzierten ihre Arbeitszeit und teilten sich die Pflege. Atemnot, Erstickungsanfälle, Krämpfe hielten die Eltern in ständiger Alarmbereitschaft. Laura, die dreijährige Tochter, reagierte mit Schlafstörungen und verlangte wieder nach einer Windel. Als Max kaum mehr Nahrung aufnehmen konnte, ständig an Gewicht verlor, rieten die Ärzte zur Ernährungssonde. Hanna lehnte ab und konnte es schließlich doch nicht aushalten. Sie liebte ihren Sohn. Sie konnte ihn nicht verhungern lassen. Dann der Tag, an dem der Atem stillsteht. Hanna ist allein im Kinderzimmer mit ihrem Sohn, als er leblos in ihrem Arm zusammensackt. Handeln? Nicht handeln? Natürlich handelt sie, beginnt mit der Beatmung, wählt die Nummer des Rettungswagens. Nach einer gefühlten Ewigkeit hebt und senkt sich der kleine Brustkorb wieder. Max schlägt die Augen auf. Ich weiß nicht, ob ich es wieder täte, sagt sie wenig später in der Rettungsstation. Nach einer weiteren Krise geben die Eltern Max zur Entlastungspflege in den Sonnenhof, um sich um die ältere Tochter zu kümmern. 3 Monate wird Max im Sonnenhof gepflegt. 3 Monate, in denen das starke Band zwischen Mutter und Sohn brüchig wird. So jedenfalls empfindet es Hanna. Als Max vom Sonnenhof nach Hause zurückkehrt, übernimmt ein Pflegedienst die Betreuung. An manchen Tagen gelingt es Hanna nicht, das Zimmer ihres Sohnes zu betreten. Wenn sie im Businesskostüm das Haus verlässt und Max nur kurz zuwinkt, meint sie es zu hören. Rabenmutter. Dann kündigt der Pflegedienst. Für die Eltern eine Katastrophe. Sie basteln Notlösungen. Hanna bangt um ihren Arbeitsplatz. Die Beziehung zum Vater hängt am seidenen Faden. Wenn Max über Stunden hustet, schreit, nach Atem ringt, wenn sie übermüdet neben ihm ausharrt, dann kann sie die Gedanken nicht abwehren. Dieses Kind zerstört ihre Familie, ihr Leben. Ich töte nicht, hatte sie in der Schwangerschaft gesagt. Hanna wendet sich wieder an den Sonnenhof und begegnet der Ärztin Kerstin Lieber. Zur rechten Zeit. Gerade hatte die Ärzte mit der Kinderklinik der Charité ein Projekt zur ambulanten häuslichen Betreuung entwickelt. Ein Segen für Hannah. Vielleicht die Rettung für Max. Die Ärztin kommt zu ihnen in die Wohnung, hört lange zu, begreift Hannas Ringen und den schmalen Grat zwischen Liebe und Hass, auf dem sich die Mutter bewegt. Zum ersten Mal lässt sich jemand auf das ein, was Hannah schon so lange umtreibt. Soll ihr Sohn weiterleben? Kann man die Magensonde ziehen und Max sanft sterben lassen? Die Ärztin macht sich zur Anwältin des Kindes. Will Hannah ihrem Sohn wirklich die Nahrung verweigern, wenn er vor Hunger schreit? Sieht sie nicht, dass Max strahlt, sobald seine Mutter das Zimmer betritt? Fühlt sie nicht, dass dieses Kind leben will? Und wie will sie selbst weiterleben, wenn Max verhungert ist? Die Ärztin sorgt für ein neues Pflegeteam und kann Schlaflosigkeit, Unruhe und Schmerzen des kranken Kindes eingrenzen. Und sie gibt deutlich zu verstehen, dass sie an Hannas Kraftreserven glaubt. Hannah und Jörn erleben mit Max einen Sommer ohne ernsthafte Krisen. Als Hannah im Herbst nach einem langen Arbeitstag in die Wohnung kommt, schläft Max. Sie erledigt die Hausarbeit, bringt die große Tochter ins Bett, nickt bei der Gute-Nacht-Geschichte neben ihr ein. Wird wach durch ein Pochen an der Tür. Er atmet nicht mehr, flüstert die Pflegerin. Max ist tot. In den 7 Jahren seines Lebens hat Hannah sein sanftes Sterben oft herbeigesehnt. Max hat ihr die Entscheidung abgenommen. 24 Stunden behalten sie den kleinen Körper bei sich zu Hause. Dann wird er am Sonnenhof aufgebahrt. Seine Schwester hat den Stein bemalt, der neben den vielen anderen am Teich der Erinnerung ruht. Osagi ist jemand, der sich nicht jeden Tag Gedanken macht, ob es was Tod und Sterben bedeutet. Der will einfach nur jeden Tag glücklich sein. Das nimmt er sich vor und ich glaube auch, dass er sich das sich selber erfüllt. Ja. Aber ich finde es auch schön, dass wir halt hier so ein Haus des Lebens sind, ja? Und nicht ein Haus des Sterbens. Natürlich haben wir unseren Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche gesetzt, die eine lebensverkürzende Diagnose bekommen haben. Aber das heißt nicht, dass man jetzt den Rest des Lebens traurig und depressiv und schmollend in der Ecke sitzt, sondern dass man das, was man hat, bis zum Letzten ausreizt. Und ich glaube, das machen wir hier sehr gut. Osagi oder die Liebe zum Leben. Hallo, mein Name ist Osagi. Ja. Mein Papa kommt aus Nigeria. Meine Mama hat sich bewusst entschieden, die Vornamen afrikanisch zu halten. Von Gott gesandt heißt der Name. Ein junger Mann im Rollstuhl, begleitet von Philipp, einem Pfleger. Philipp sieht seine Aufgabe auch darin, Osagi Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Im Gegensatz zur Mehrzahl der Sonnenhofgäste kann der seine Wünsche äußern. So, einfach mal zum Beispiel ins Kino würde ich gerne. Ich gucke ganz viele Filme gerne. Also ich bin eigentlich offen für viele Sachen. Aber ich gucke eher Filme, wo halt viel Action drin ist. Dadurch, dass Osagi einen hohen Pflegeaufwand auch hat und auch betreut werden möchte, gönnen wir ihm natürlich auch eine 1-zu-1-Betreuung. Das heißt, dass ich heute die 8 Stunden, die ich heute hier arbeite, auch wirklich nur für Osagi da bin. Seit seinem 7. Lebensjahr spürt Osagi die Symptome seiner stetig voranschreitenden, unheilbaren Erbkrankheit. Muskeldystrophie, Typ Duchenne. Das beeinträchtigt halt nach und nach sämtliche Sachen, die man so körperlich machen kann. Und das ist dann auch so, dass dann halt nach und nach das Herz auch immer mehr abbaut. Und dass ich dann auch halt, also nach und nach mit immer mehr an die Beatmung korrigiert werden muss. Und das ist halt, ja, nachfolgender Prozess, also darauf folgender Prozess, der halt nicht immer schön ist, aber den ich akzeptiert habe und auch nicht mehr so schlimm sehe, wie es jetzt von außerhalb wirken kann bei manchen. Deswegen bin ich auch sehr zufrieden und ein sehr zufriedener Mensch, der auch sehr immer viel lacht und viel Freude hat am Leben. Ich würde sagen, ich bin glücklicher als manche Menschen, die halt alles haben und die halt machen können, was sie wollen, aber es nicht tun. Also ich freue mich erstmal über jeden Tag. Ich gucke immer von Tag zu Tag erstmal. Und den Rest, also es wird schon Gutes kommen. Neulich im Stadion, das Spiel von Borussia Dortmund. Das war ein Glücksmoment in Osagis Leben. Das hatte ich vorher noch nie gemacht, zum ersten Mal war ich im Stadion. Dann auch mit meinem Betreuer zusammen. Das war so ein richtig gutes Gefühl, da zu sein. Dass man dann sieht, dass man auch wie alle anderen Menschen ist und sich da hin kann und mitjubelt den anderen Fans. Eine Ausnahmesituation. Was hat er nicht schon alles durchgestanden? Vor kurzem die schwere Lungenentzündung, lebensbedrohend. Wenn es zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Da kann man auch nichts mehr dran ändern. Und ich habe schon so einige Sachen mitgemacht. Zum Beispiel die Tracheal-Kanüle habe ich dann gekriegt, 2010. Das ist halt ein Zugang, der zur Luftröhre führt. Also wo ich abgesaugt werde oder beatmet werde. Ja, meine Beatmungsmaschine. Die hatte ich auch nicht vom Anfang an, aber ich habe mich halt an allen Sachen relativ schnell gewöhnt und hat es nicht so dramatisch gesehen. Seit seiner Kindheit entscheidet Osage über seine Therapie, zusammen mit den Ärzten und seiner Familie. Die Berücksichtigung des Kindeswillens, so schwer er manchmal auch zu fassen ist, ist für Kerstin lieber selbstverständlich. Ja, und es gibt durchaus auch Kinder, die sagen, irgendwann, wenn sie über 18 sind, sie möchten keine Beatmung mehr. Das habe ich selber so nicht erlebt. Das sind zwei Muskeldystrophie-Jungs waren, wo der ältere Bruder sich für eine Beatmung entschieden hat und der Jüngere das gesehen hat, 2 Jahre später in die gleiche Situation kam und gesagt hat, er will keine Beatmung, weil er es beim Älteren schon gesehen hat und für ihn kam das nicht in Frage. Der hat die Beatmung dann auch abbrechen lassen, nachdem sein jüngerer Bruder verstorben war. Ich spreche mit Osage über die beiden Brüder. Kann er deren Entscheidung nachvollziehen? Nachvollziehen nicht, aber es ist jeder Mensch anders. Da kommt nicht jeder so gleich klar damit. Klar, ist schon nicht einfach, kann man sagen. Aber ich finde lieber das Leben haben, anstatt nichts zu haben. Also, weil ich würde es nie so machen. Ich würde mich immer dafür entschieden, um zu leben. Ich spüre, wie Philipp, der Pfleger, besorgt unser Gespräch verfolgt. Im Sonnenhof werden Kranke zum Leben ermutigt und nicht ungefragt mit dem Sterben konfrontiert. Philipp steht auf und beginnt, Osagi abzusaugen. Schluss jetzt, sagen seine Blicke. Der Sterbeprozess ist wie eine Geburt und auch eine Schwangerschaft. Ja, also es wächst etwas, ja, es reift aus, es wird geboren. Die Geburt dauert auch keine 2 Sekunden, sondern dauert bei manchen ganz lange. Ja, also die Natur entscheidet letztendlich und wir unterstützen die Natur natürlich an vielen Stellen. Und so ist es auch mit dem Sterben. Das Sterben ist für mich nicht das Hackebeil, was runterfällt, sondern es ist ein Prozess. Und dieser Prozess muss begleitet werden. Der sollte auch möglichst symptomarm verlaufen, aber auch eine Geburt verläuft meistens nicht so symptomarm, dass das Kind nicht schreit und die Mutter nicht stöhnt. Der Gast oder der Mensch braucht Zeit zum Sterben. Seit meiner ersten Begegnung beim Frühstück habe ich den jungen Mann mit dem Hirntumor nicht mehr gesehen. Nun ist er gestorben. Kathi und Julius haben ihn gepflegt und begleitet. Sie haben ihm viel Zeit geschenkt und sind ihm sehr nahe gekommen. Also es ist ja schon oft so, dass man einfach 8 Stunden an dem Bett sitzt und die Hand hält, wenn gar nichts anderes mehr möglich ist. Und ich glaube, dass es im Krankenhaus komplett abwegig ist, irgendwie eine 1-zu-1-Betreuung irgendwie auf die Beine zu stellen. Ja, und wenn jetzt jemand bittet, macht, dass es schneller geht, welche Möglichkeiten haben Sie dann? Schneller machen, das geht halt nicht. Das sind dann eher wieder Situationen, würde ich sagen, wo man sich wirklich an das Bett setzt oder Kinder auf den Schoß nimmt oder ja einfach da ist. Also ich glaube, der Mensch braucht Zeit zum Sterben. Und es gibt Sterbephasen, wo der Mensch sich ablöst. Und das können Kinder übrigens auch recht gut beschreiben. Also Kinder, wenn sie Kinder beim Sterben begleiten, sagen die manchmal, ich habe schon mal geguckt. Ja, und das sagen relativ große Kinder, die sind so 12 bis 15, die beschreiben ihnen diese Situation, dass sie schon mal geguckt haben. Ja, und ich bin noch nie gestorben. Ich kann das jetzt auch nicht, ich kann nur das sagen, was mir Kinder erzählen. Und das ist, es gibt sicherlich eine Zeit, wo der Mensch stirbt, wo er hin und her wandert, ja, und sich darauf einstellt, was ihn erwartet. Und irgendwann ist der Zeitpunkt da, und für Kinder ist der ziemlich punktuell. Die suchen sich den Zeitpunkt des Sterbens minutengenau aus. Die warten, bis die da sind im Raum, die wichtig sind. Kinder sind da ganz genau und ganz ehrlich. Viele Kinder wissen um ihr bevorstehendes Ende. Das bestätigen auch Julius und Kathi. Also ich finde, was hier häufiger war, dass die Kinder zu uns sagen, meine Eltern denken, ich weiß nicht, was mit mir passiert, aber in Wirklichkeit, ich weiß das. Und dass man aber das Gefühl hat, die Kinder versuchen dann, ihre Eltern zu schützen, besprechen dann mit uns, was letztendlich passiert, und sagen auch ganz klar, ich weiß, dass ich sterben muss, aber ich spreche mit meinen Eltern nicht drüber, weil die das nicht schaffen oder das nicht ertragen oder die Angst davor haben. Die wirken dann auch so reif, als ob die eben schon ein Leben hinter sich haben, finde ich oft. Mhm. Das ist dann nicht ein kleines Kind, hilflos, sondern das ist ein richtig erfahrenes Wesen, was irgendwie auch eine Ruhe ausstrahlt. Haben Sie schon mal erlebt, dass jemand unerträgliche Schmerzen hatte? Also eigentlich im Sonnenhof-Zusammenhang nicht. Also es ist ganz selten, finde ich, dass ein Zustand so ist, auf eine längere Dauer, dass man das Gefühl hat, derjenige leidet unerträglich. Also das, dann wird er eben eher sediert schon, als dass das auftritt. Die palliative Sedierung, das zeitweilige Versetzen in den Schlaf oder auch das Hinüberdammern lassen in den Tod, ist in unserer Gesellschaft weitgehend akzeptiert. Auch wenn der Arzt dabei ein vorzeitiges Sterben in Kauf nimmt. Der Unterschied zur aktiven Sterbehilfe ist vor allem die Absicht, Leiden zu vermindern, nicht Leben zu beenden, so wird argumentiert. Allerdings hatte Professor Dahn bei unserem Gespräch in Brüssel angemerkt, nicht alle Patienten wären bereit, eine Bewusstseinstrübung hinzunehmen. I have seen children who have unbearable pain. Er habe zum Beispiel Kinder mit unerträglichen Schmerzen erlebt, die es ebenso unerträglich fanden, wenn sie nach der Einnahme starker Medikamente nicht mehr klar denken konnten. Das habe ihre Lebensqualität stark beeinträchtigt. Aber sie leben und haben keine Schmerzen, wende ich ein. Und er? Mm-hmm. And that is where we go back to the notion of autonomy. Ja, und da sind wir wieder beim Begriff der Selbstbestimmung. Ärzte müssen zuhören, was dem Patienten wichtig ist. Sie dürfen nicht ihre eigenen Maßstäbe anlegen und bestimmen, Lebensqualität ist das und das. Oder Lebensqualität, das bedeutet, keine Schmerzen zu haben. And that's it. I think there are enormous differences between a palliative sedation and palliative care end of life and euthanasia. In Belgien, sagt Professor Dahn, seien die Palliativteams auch zuständig für die Tötung auf Verlangen. Ich kann das kaum glauben. Er persönlich sieht darin keinen Widerspruch. Es gehe doch um einen gemeinsamen Geist und gemeinsame menschliche Haltungen. Und schließlich sogar von Fall zu Fall um einen fließenden Übergang vom Heilen über das Lindern zum Töten. Natürlich, für die meisten Menschen kommt aktive Sterbehilfe nicht in Frage. Aber manche Patienten wählen zunächst die kurative Medizin, dann im nächsten Stadium die palliative Versorgung und dann schließlich die Euthanasie. Also warum Gegensätze aufbauen, wo keine sind? Meine Ansicht, die palliative Versorgung sollte ausgebaut werden. Und wenn eine Gesellschaft wie die belgische Euthanasie für Erwachsene akzeptiert, dann gibt es keinen Grund, urteilsfähige Kinder davon auszuschließen. Ich würde ein Kind nicht mit einer letalen Dosis versehen, das ginge menschlich für mich nicht. Ja, also das, ich weiß, dass ich alle Mittel habe, einem Kind das Leben so leicht zu machen, dass es keine Schmerzen hat, dass es keine Atemnot hat und dass es in Ruhe an einer Krankheit sterben kann, die sicher zum Tode führt, vorzeitig. Ich brauche keine letale Dosis. Ich brauche eine vernünftige palliativmedizinische Betreuung. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Der Sonnenhof hat dieses Wort von Cicely Saunders, der Gründerin der Hospizbewegung, zum Motto für sein Sommerfest gewählt. Eltern, Geschwister, Mitarbeiter, Spender und die vielen, vielen Freiwilligen treffen sich im Garten bei Kuchen und Salat, Kaffee und Sekt. Auf der Bühne Sketche und Musik, wie überall auf solchen Festen. Am Nachmittag werden an alle Gäste Zettel verteilt, heimliche Wünsche aufgeschrieben. Dann steigen gleichzeitig hunderte von pinkfarbenen Luftballons mit diesen Wunschzetteln in den Himmel. Bei diesem Anblick bröckeln hier und da die fröhlichen Außenansichten. Seufzer, Umarmungen, Händedrücken, Tränen. Ab und zu stiehlt sich eine Mutter, ein Vater, ein Geschwisterkind zum Teich der Erinnerungen. Streicht über einen Gedenkstein, legt eine Muschel oder Blume dazu. Auf dem Weg zum Bus finde ich einen zerplatzten pinkfarbenen Ballon. Der Wunschzettel ist noch dran. Mit großen Blockbuchstaben und Ausrufungszeichen steht dort geschrieben: Leben. Sie hörten Kinder am Ende des Lebens. Ein Feature über Palliativmedizin und Sterbehilfe von Carla Krause. Es sprachen Jördis Triebel, Christoph Pütthoff, Torben Kessler, Gergana Muscala und die Autorin. Ton und Technik Thomas Rombach, André Buscharepp und Hermann Leppich. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2015.